wunderbare Errettung. Am 19. September 1581 sind vier Bergheuer auf dem Brand in der Grube St. Stephan verfallen. Trotz unausgesetztem, fleißigen Räumens konnten sie erst am 23. September abends 9 Uhr wiedergefunden werden. 3 von ihren waren tot. Der vierte aber, namens Georg Strobel, war noch am Leben. In einem kleinen Querschlag, etwa eine halbe Elle hoch, hatte er sich wunderlich erhalten. Er erzählte, dass er oft habe einen hellen Schein auf und niederfahren sehen. Davon sei er erquickt worden. Er war der einzige Sohn einer armen Witwe, die er nebst seinen 3 kleinen Geschwistern in kindlicher Treue durch seine saure Arbeit ernährte.